another in the new series of the German-American Loyalty Hour programs. These programs come to you as a public service of this station. Wendet sich an alle deutschsprachigen Menschen in diesem Lande. Und ihr Untertitel, German-American Loyalty Hour, bedeutet, dass wir uns mit allen denen verbunden fühlen, die Amerika als ihre Heimat und ihr Heim empfinden, dass sie mit Herz und Hand zu verteidigen bereit sind. We fight back. Wir schlagen zurück gegen jene, die es versucht haben und weiter versuchen, Einfluss auf die Seele des Deutsch-Amerikanertums zu gewinnen und es für Ziele auszunutzen, die unserer freien Art zu leben fremd und feindlich sind. We fight back. Wir schlagen zurück, hieß eine Radioreihe, die von 8 amerikanischen Sendern zwischen dem 27. September 1942 und dem 28. Februar 1943 ausgestrahlt wurde. Am 11. Dezember 1941 hatten die Vereinigten Staaten dem Deutschen Reich und Italien den Krieg erklärt. Vorausgegangen war der japanische Angriff auf Pearl Harbor und die Kriegserklärung an Japan. Beide Länder, Italien und Japan, waren Verbündete des Deutschen Reichs. Im Gegensatz zu Großbritannien, der Sowjetunion oder dem Deutschen Reich, war das Rundfunksystem in den USA privatrechtlich organisiert. Das heißt, es gab neben den großen Networks noch eine Vielzahl von kleinen Binnensendern, die sich in der Regel über Werbeeinnahmen oder durch Sponsoring finanzierten. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs strahlten rund 40 Stationen sogenannte deutsche Stunden aus, die sich an die deutschstämmigen Amerikaner richteten und von bestimmten Interessengruppen, auch nationalsozialistischen, gekauft werden konnten. Sie dienten entweder als Kommunikationsforum für Immigranten oder sollten die deutschsprachige Bevölkerung in vielfältiger Weise ansprechen. In den Vereinigten Staaten, wo Thomas Mann, Max Reinhardt, Leon Feuchtwanger und Bertolt Brecht lebten, hatten es Immigranten einfacher als in Großbritannien oder der Sowjetunion, im und für den Rundfunk zu arbeiten. Wenn sie bereit waren, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, standen ihnen alle Türen offen. Mit dem Kriegseintritt der USA wurde von Präsident Roosevelt das Office of War Information, OWI, geschaffen, das den Rang eines Ministeriums hatte. Als Propagandainstrument der amerikanischen Regierung überwachte das OWI Presse, Rundfunk und die Filmproduktion. Das OWI belieferte auch die Privatsender mit fertigen Produktionen. Für den Binnenmarkt entstand unter anderem die Sendereihe We Fight Back, eine German-American Loyalty Hour, in der deutsche Emigranten ihre Übereinstimmung mit den amerikanischen Kriegszielen bekundeten. Insgesamt wurden 20 Folgen von jeweils einer halben Stunde Länge produziert. In einer der ersten Folgen traten die beiden österreichischen Schauspieler Oskar Karl Weiß und Oskar Farkas als Herr Hinz und Herr Kunz auf, die Vorgänge im nationalsozialistischen Deutschland musikalisch parodierten. Heil allerseits, Heil meinerseits, aus diesem Heil wächst das Unheil bereits. Grüß Gott, Herr Hinz, grüß Gott, Herr Kunz, lassen Sie hören, was gibt's Neues bei uns. Lippen schweigen, Sender schweigen, Meinung schweigt. Nichts als Zeitung, die Leitung selbst erzeugt. Nicht ein Auslandssender, nicht ein Wort, das war. Ja, so lässt sich herrlich siegen, Jahr für Jahr.